Poof, Crystal, Speedies, Football, Beanies, Java, Ice, Spank, Crap, Bomb, Shabu, nennt es wie ihr wollt. Das sind alles Methamphetamine. Darum bin ich hier. Crystal, Speedies, Football, Beanies, Java, Ice, Spank, Crap, Bomb, Shabu. Nennt es wie ihr wollt. Das sind alles Methamphetamine. Darum bin ich hier. Gestorben. befindet euch außerhalb jeder Legalität. Niemand auf der Welt weiß, dass ihr jetzt hier seid. Für die Welt da draußen seid ihr gestorben. Ihr befindet euch außerhalb jeder Legalität. Niemand auf der Welt weiß, dass ihr jetzt hier seid. Für die Welt da draußen seid ihr gestorben. Als eine Drogenhochburg in Deutschland. Leipzig-Stadt gilt als eine Drogenhochburg in Deutschland. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Party-Saison. Oh. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder gebiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder gebiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen. Ich will euch tanzen sehen.